suche dich schon den ganzen Tag. Hast du die Milch gekauft? Nein. Und wo ist das Geld? Sag, wo das Geld ist. Hast du damit das Kino bezahlt? Ja. Das Kino, immer wieder das Kino. Platz 5. Ein Mann namens Ove von Hannes Holm. Heutzutage gibt es nicht mal ein vernünftiges Seil zu kaufen, sagt Ove, Musterbeispiel eines Witwers und Misanthropen, der sich vergeblich versucht, eben mit dem Seil umzubringen. Ein Mann namens Ove, Bestseller-Verfilmung, versucht von der Sehnsucht zu erzählen, dass es einem Griesgram am Ende gelingt, glücklich mit anderen Menschen zu kommunizieren. Etwas vorhersehbar das Ganze, doch der Traum, den Verlust eines geliebten Menschen nach sehr vielen Irrungen und Wirrungen zu überwinden, zu akzeptieren, strahlt leise über den Abspann dieses Films hinaus. Natürlich erzählt das Kino Traummaschine auf unglaublich vielfältige Weise vom Träumen und von den Träumen selbst. Platz 4. Peggy Guggenheim, Ein Leben für die Kunst von Lisa Freeland. What do these pictures mean to you yourself? Was bedeuten Ihnen diese Bilder? Fragte einmal eine Interviewerin, die Kunstsammlerin Peggy Guggenheim. Oh, they become more or less the most important part of my life. Die Antwort, die auch von einem Kino-Aficionado gegeben werden könnte: Ich kann mir nicht vorstellen, ohne sie zu leben. I can't imagine now living without them. Platz 3. Nur Fliegen ist schöner von Bruno Podalides. Traum, Träumen und die Bilder, die im Kino davon erzählen. Ein Mann seines Lebens überdrüssig packt das Paket aus. Das ist noch Handwerk. Schau dir das mal an. Esche und Birke. Auf wunderbare Art verbunden. Das hier kommt unter den Mittelkiel. Dann ist das Kajak zusammengebaut und Michel 50 beginnt seine Flusstour. Am Gasthaus landet er mit seinem Boot. Vielleicht strandet er auch. Bei der attraktiven Witwe und bei der Bedienung fangen seine verschütteten Lebensträume, auch die sinnlichen, die erotischen, wieder an aufzusteigen. Nur Fliegen ist schöner gehört zu einem typisch französischen Filmgenre, dem Sommerfilm. Wie Louis Malle's Eine Komödie im Mai oder Ein Sommer in der Provence mit Jean Reno. Filme, die, wenn wir sie in uns hineinlassen, anfangen zu riechen, zu schmecken. Vielleicht, weil sie auch eine Erinnerung antriggern. Die natürlich auch in diesem anderen Genre hochkommt. Rock'n'Roll bedeutet Risiko. Die Erinnerung. Traurig, melancholisch, gleichzeitig voller Lebensfreude, eben verträumt. Platz 2. Sing Street von John Carney. Irland, Mitte der 1980er Jahre. Weil es mit dem Geld nicht mehr klappt, muss Connor, 14 Jahre alt, die Schule wechseln, sieht auf der Straße Rafina und ist hin und weg. Wenn das kein Traum ist, was dann? Woran sich natürlich der andere, der Kollateraltraum, andockt, nämlich eine eigene Band zu gründen, um Rafina in den Videos die Hauptrolle spielen zu lassen. Mit Speck, Mäuse und so weiter. Aber die Songs? Keine Cover-Songs. Darauf besteht Connors älterer Bruder. Aber ich kann keine Songs schreiben. Mach die Tür zu und setz dich. Echt? Es wird eine verdammt lange Nacht. Ich muss morgen zur Schule. Das ist Schule. Sing Street erzählt von der Sehnsucht der ersten Liebe und dem Traum, auf der Bühne zu stehen und den Saal von der Gitarre aus zum Kochen zu bringen. Mit anderen Worten, der Titel von John Carneys Vorgängerfilm ist hier wieder Programm. Can a song save your life? Frage, Antwort, im Kino ist das keine Frage. Platz 1. Monsieur Chocolat von Roche de Sem. Wie du dich bewegst, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Sag mal, hast du da Gummi in den Gelenken? Eigentlich heißt Chocolat, Sohn kubanischer Sklaven, Rafael Padilla. Georges, der Clown, ist begeistert von ihm. Als dummer August, der von seinem Partner, dem weißen Clown, am Ende der Sketche den Hintern versohlt bekommt, wird Chocolat Ende des 19. Jahrhunderts in Paris zum Star in der Manege. In Roche de Sems Film findet der Traum von Selbstbestimmung und Anerkennung, der in Raphael alias Chocolat immer stärker wächst, seine Verwandlung in den Widerstand, der in dieser Geschichte, based on a true story, auf den Rassismus der Belle Époque stößt. Bezüge zur Jetztzeit dürfen gerne mitgedacht werden. Noch eins. Wenn die Traummaschine Kino sich an die Traummaschine in uns andockt, dann zählen häufig nicht mehr Kitsch, Klischees oder Wiederholungen. Kann ganz neu und faszinierend wirken, das Alte, das Vertraute. Kannst dem Kino manchmal eben nichts machen.